Freunden, wo der Leuchtturm steht, wo das weite Meer zu Ende geht, liegt ein kleiner Ort und dort ist mein Zuhause. Gleich beim ersten Kilometer Stein, ganz versteckt im Grün von wildem Wein, steht ein Haus am Feldrhein, das ist mein Zuhause. Zwei alte Leute, ganz still für sich, leben da drinnen und warten auf mich. Beide sitzen jetzt im Stübchen drin, sehen stumm und bang zum Leuchtturm hin. Ach, wär ich doch ein Junge noch, wie ein... Ganz da hinten, wo der Leuchtturm steht, wo das weite Meer zu Ende geht, liegt ein kleiner Ort und dort ist mein Zuhause. Gleich beim ersten Kilometer Stein, ganz versteckt im Grün vom wilden Wein, da steht ein Haus am Feldrhein, das ist mein Zuhause. Ein blondes Mädel, ganz still für sich, das lebt da drinnen und wartet auf mich. Warte da hinten, wo der Leuchtturm steht, wo das weite Meer zu Ende geht. Dort blieb ein Stück von meinem Glück zurück.